of you. Der Tag war grau, der Tag war schwer und stürmisch ging die See. Nun klirrt es auf von Westen her, die Brandung glänzt wie Schnee. Ums Achterdeck die Möwe fliegt und leiser kommt der Wind, der mich in goldene Träume wiegt. Antje, Antje, der mich in goldene Träume wiegt. Antje, mein blondes Kind. Antje, Antje, hörst du nicht von ferne das Schipperklavier? Antje, Antje, das Lied soll ich grüßen von mir. Geht alles so, wie's Gott gefällt, und Seeleut gibt's noch mehr. Ob laut am Heck die Möwe klagt, weil nicht die Augen blind, ein anderer kommt, der um dich fragt. Antje, Antje, ein anderer kommt, der um dich fragt. Antje, mein blondes